In verschiedenen Zweigen der Volkswirtschaft der TVRK erweitern sich die Erfolge im 200-Tage-Kampf. Das Vereinigte Stallwerk Zollima erfüllte bis zum 31. Oktober vorfristig den 200-Tage-Produktionsplan für Stahl, Walzstahl und Zuzeeisen. Das Ministerium für Elektronik übererfüllte den Volkswirtschaftsplan für den Monat Oktober mit 126%. Der Jugenderzbergwerk Hessen forcierte die Rekonstruktion der Systeme für Abbau, Förderung und Aufbereitung und steigerte somit die Produktion 1,5-fach so viel wie vorher.